Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krenest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Bernd Pirat hier mit Mirko Glotz, mit dem schönen Twitter-Nick Huwutze, falls ihr ihn nicht kennt. Der hat mir gerade interessante Neuigkeiten zum kommenden Sonntag erzählt. Das ist der 9.9., wo ich leider nicht kann, aber ich werde den Tobi anspitzen, dass er hinfährt, zum Dortmunder Parteitag. Erzähl doch nochmal. Also. Oder sag erstmal Hallo, Entschuldigung. Ja, Mahlzeit, hallo. Dortmunder Parteitag, Kreisparteitag mit Vorstandswahlen. Mhm. Soll dezentraler Parteitag werden. Wird spaßig werden. Mit anschließender Feststellungsklage, damit man eine gesetzliche Sicherheit hat, ob man dezentrale Parteitage durchführen kann. Wenn ja, wie? Mhm. Da sind wir momentan in der dicken, fetten Vorbereitung. Wobei man sagen muss, ihr erwartet jetzt kein Mitglied, das von sich aus klagen, sondern ihr wollt wirklich gezielt selber klagen. Wir sollen im Auftrag vom Landesverband gezielt klagen, eine Feststellungsklage, eine negative machen. Wie gesagt, damit man später einfach nur eine Rechtssicherheit hat. So, wir können heute und wir legen los. Alles klar. Wie habt ihr es in Dortmund genau geplant? Habt ihr 2, 3, 4 Lokalitäten? Wir haben momentan nur 2 Lokalitäten. Nur, hört sich gut an. Ich frage nur. Wir fangen klein an. Mhm. Es sind viele Unabwägbarkeiten. Mhm. Alleine schon die Probleme, dass man eine Internetverbindung braucht, eine stabile. Mhm. Gut, das ist nicht das Problem, aber wie sind die Latenzen? Das heißt, welche Unterschiede? Wie sind die Laufzeiten? Wir haben 2 Orte. Einmal in unserem Hauptstammtisch, da wo wir jeden Mittwoch sitzen. Und einmal bei einem Piraten in seinem Büro. Mhm. Mit etwa 15 Leute, 15, 18, 20 Leute und der Rest sitzt dann im Hauptinner im Taranta Babu. Schauen wir mal. Also es sind dann quasi ausgewählte 15, 20 Leute, die extra in den zweiten Raum gehen. Richtig. Und sind wahrscheinlich auch jeder eingeladen, sich das Spektakel mal anzugucken, wie es funktioniert als Gast. Grundsätzlich jeder eingeladen, sich das anzugucken. Mit Sicherheit braucht man auch noch den einen oder anderen Helfer. Mhm. Alleine, man hat ja die doppelte Anzahl an Ämtern. Das heißt, man braucht ja 2 Wahlleiter pro Ort. Man braucht zweimal, also die doppelte Anzahl Wahlhelfer. Man braucht ja 2 Versammlungsleiter. Mhm. Und wir sind momentan dabei, Geschäftsordnung zu schreiben, eine neue, also die an dezentral angepasst ist. Man muss ja alles Hand und Fuß haben. Und dann versucht man von vornherein natürlich so Eventualitäten zu erschlagen. Wie braucht es einen technischen Protokollanten zum Beispiel? Man braucht 2 Protokollleute, definitiv. Wie macht man es? Wie macht man es zusammenführen? Anhand einer Timeline oder einfach nur Ort A und dann darunter ist Ort B? Oder wie macht man das? Und da sind halt viele, viele, viele Unabwägbarkeiten dabei. Mhm. Gut, und habt ihr da jetzt schon, jetzt habe ich den Faden verloren. Einiges getestet. Ja, genau, das war die Frage. Habt auch heute. Ich bin hier eigentlich hauptsächlich hier, um wirklich viel zu testen. Mhm. Wir werden wahrscheinlich oder zu 90-95% Mumble benutzen als reine Sprache. Übertragung ohne Videosignal, damit man einen Konferenzraum hat, dem auch jeder zuhören kann, wenn man denn möchte. Weil ich finde, im Moment ist das die einfachste Variante, wirklich mit einem Podium zu arbeiten und einem entsprechenden, wir wollen jetzt diskutieren. Und Video wird voraussichtlich dann über Ustream laufen von beiden Seiten. Und dann werden wir die ganze Geschichte zusammenschalten und gucken, was am besten läuft. Aber wir sind immer die Woche noch in meiner Zagen. Zum nächsten Test, Vortest. Machen die auch eine Kreismitgliederversammlung? Die machen eine Versammlung, und zwar wollen die einen Kreisverband oder ein Kreisbüro gründen. Und die wollen sich einfach nur mal abstimmen, da oben in meiner Zagen, was ist jetzt besser, haben sich einige Leute dazu eingeladen. Das ist der nächste Test, da läuft, wie gesagt, hier ein paar, dort ein paar und dann wird Freitag und Samstag die Vortestarbeit gemacht und damit wird am Sonntag dann live schalten. Mhm. Viel Arbeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn dann hinterher die Internetverbindung nicht läuft, das wird gerade für die Technik, denke ich, eine sehr hohe Herausforderung. Ja, ohne Zweifel. Und ich bin echt gespannt, was da hinterher rauskommt bei der Klage. Was mich interessiert, ich habe davon noch nichts gehört, dass das laufen soll. Ich hoffe, da soll irgendwann mal was kommen. Also ich hatte jetzt noch nicht gehört, dass das Dortmund jetzt werden soll. Ist das irgendwo schon mal groß bekannt gegeben worden? Wir haben, ich sage jetzt mal so eine Miniatur-AG in Dortmund ja gegründet, dezentraler Parteitag. Mhm. Wie gesagt, wir haben es nicht richtig gegründet, weil Pöstchen sind uns in jedem Fall egal, wir machen einfach. Ja. Und wir sind momentan mit dem Matthias Böhm. Böck. Genau. Dem Mabo. Genau, Mabo. Mhm. Mit dem hängen wir momentan zusammen und sind alle Leute, die dezentral schon mal was gemacht haben, die von der Technik was bestehen. Und da haben wir uns jetzt alle 14 Tage eigentlich getroffen mit Mumble und so ein paar Vorabsprachen gemacht. Technik zusammengesucht, was braucht man und hast nicht gesehen. In Dortmund sind wir relativ weit. Wir haben versucht, einen roten Faden auszulegen. Wo wollen wir anfangen? Wo soll es mal hingehen? Mhm. Und das ist so, ja, viel Kleinarbeit. Ja, gut. Mach da eine schöne Dokumentation drüber und veröffentliche hinterher alles. Aber sowas von. Ich kann leider nicht. Ich habe einen seit Monat geplanten Zootermin privat. Böses Wort privat. Mit meiner Familie, mit allen zusammen. Ist doch gut, ne? Und ich werde den Tobias fragen, ob er vorbeikommt oder irgendeiner von uns, damit wir da berichten können. Das ist höchst spannend auf jeden Fall. Aus meiner Zeit mit Sicherheit auch interessant. Das sind gut 120 Leute, die sich angemeldet haben. Das ist jetzt wann genau? Am 6.9. Am 6.9. Donnerstag. 19 Uhr. Das schaffe ich nicht von der Arbeit her. Ich werde nochmal gucken, ob ein anderer von uns kommt. Wir sind ja gerade. Nehmt es auf. Sie sagen es immer ein, sage es an dieser Stelle auch nochmal. Nehmt es auf. Definitiv möchte ich es aufnehmen, ja. Stellt es uns zur Verfügung, wir haben einen Sitzungspodcast, wir veröffentlichen eigentlich fast alles, solange es nichts Sexistisches, Neonationalistisches oder was auch immer ist, veröffentlichen wir eigentlich alles, was aus der Piratenpartei kommt. Da müssen immer einer von uns dabei sein, wenn ihr eine Sitzung aufzeichnet, auch im Mumble oder sowas, ich sage das jetzt mal für alle hier, schickt es uns, wir veröffentlichen es. Es geht raus, ich hätte das am Anfang auch nicht geglaubt, dass es Leute gibt, die sich über Podcast 4 Stunden Sitzung anhören, die gibt es, wir kriegen Rückmeldungen darüber, es ist richtig gut, es läuft. Cool. Ja? Ja doch, MP3 ab, Kopfhörer und ja, genau. Arbeit oder walken gehen oder wie immer. Ja, ich habe mir jetzt auch mal noch mein Handy den Podkicker-Player installiert und auf fahr zur Arbeit. Lautsprecher an und gib ihm. Hält mein Akku zwar nicht mehr bis abends, aber ich habe ja mir dann extra ein Ladegerät fürs Auto gekauft. Gut, warum nicht? Mirko, ich danke dir zumindest für diesen kleinen Ausblick. Wir werden es, ich hoffe, zeitnah veröffentlichen, weil ich mache so viel hier. Im Nachhinein können wir ja nochmal drüber reden. Richtig, auf jeden Fall. Werden wir müssen. Denke ich mal. Wir können ja direkt, mein Zeitplan geht schon wieder richtig voll. Du weißt, wer ich bin, du weißt, wie du mich erreichst. Spreng mich doch einfach nach Sonntag nochmal an. Dann machen wir was im Mumble und dann nehmen wir es ab. Alles klar, dank dir. Okay, keine Ursache. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.